Jüngst berichteten die ausländischen Massenmedien über die revolutionäre Tätigkeit des Genossen Kim Jong-un, den Nachrichtenagentur TASS und das Internetmagazin RimChichi von Russland, die Nachrichtenagentur Xinhua, der Hongkonger Satellitenfernsehsender Phoenix und die Homepages Xinhua Wang und Fanchu Wang von China, die japanische Nachrichtenagentur Kyodo, die Internet-Homepages des nigerianischen Nationalen Kim Il-sung-ismus, Kim Jong-ilismus Studienkomitees, des Nationalen Zuche-Ideologie-Studienkomitees der Demokratischen Republik Kongo, und der tschechisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft Baekdusan und die Internet-Homepage des Antiimperialistischen Forums Deutschlands, die Nachrichten über die Vorortanleitungen teilten mit, dass Kim Jong-un das neu rekonstruierte koreanische Revolutionsmuseum besichtigt hatte. Die nepalesische Zeitung Arpan, die russische Internet-Homepage irkutskblogspot.ru, die Internet-Homepage des Antiimperialistischen Forums Deutschlands, die Nachrichten über die Vorortanleitungen, die Internet-Homepages der nepalesischen Journalistengesellschaft für das Studium der Zuche-Ideologie und der Songun-Politik, der nepalesisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft, der Kim Jong-il-Bibliothek und der Zuche-Jugendgruppe von Ecuador und des brasilianischen Komitees für die Solidarität mit der DVJK meldeten, dass Kim Jong-un wiederum die Baustelle der Ryomyong-Straße besucht hatte. Die lautische Nachrichtenagentur, der inländische und internationale Rundfunk und der Rundfunk in 7 Nationalsprachen von Guinea und die Internet-Homepages von Russland, Ecuador und Brasilien berichteten darüber, dass Kim Jong-un den Test des Bodenstaates des von der Rüstungsakademie entwickelten leistungsstarken Triebwerkes Neue Art begutachtet hatte. In den Massenmedien erschienen die Fotos von Genossen Kim Jong-un.